Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Erstes Buch: Renaissance und Reformation. Von der schwarzen Pest bis zum Dreißigjährigen Krieg. Willkommen zur 6. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Der Kommentarteil befindet sich heute zur Abwechslung wieder am Ende des Zuges. Da selbiger diesmal etwas länger als üblich geraten ist, möchte ich mich an dieser Stelle kurz fassen und das Wort ohne weitere Umschweife an meine heutigen Gäste Vera Albert und Thomas Hassan übergeben. Es gibt kein gesundes Genie. Die Tragfähigkeit unseres Systems reicht jedoch noch weiter. Wir haben nämlich bisher eine wichtige Folgeerscheinung der Minderwertigkeit noch gar nicht berücksichtigt: die Kompensation. Indem wir nun noch diesen Hilfsbegriff einführen, gelangen wir zu einer Art Physiologie des Genies. Des Genies oder, wie sonst wir jene merkwürdige Menschenrasse nennen wollen, die sich von ihren Artgenossen dadurch unterscheidet, dass sie schöpferisch ist, dass sie dem Gerücht, von dem die Masse lebt, eine Tatsache gegenüberstellt. Nämlich die Tatsache ihres eigenen Ichs, dass ein treibender Fruchtboden, ein kochender Lebensherd eine machtvolle Wirklichkeit ist. Da wir uns in diesem Buche mit dieser Menschenart oft zu beschäftigen haben werden, so wollen wir einige kurze Bemerkungen über diese Frage gleich hier anschließen. Obgleich seit dem Erscheinen von Lombrosos Genie und Irrsinn bereits zwei Menschenalter verflossen sind, so ist doch das große Aufsehen, das dieses Werk erregte, noch in allgemeiner Erinnerung. Es wird darin sozusagen anhand zahlreicher Spezialaufnahmen der Nachweis geführt, dass zwischen der Konstitution des genialen und des wahnsinnigen Menschen eine tiefe Verwandtschaft besteht. In der Tat brauchen wir nur einen Blick auf irgendein Gebiet der Geschichte zu werfen und sogleich werden uns eine große Anzahl kranker Genies in Erinnerung treten. Tasso und Poe, Lena und Hölderlin, Nietzsche und Maupassant, Hugo Wolf und Van Gogh wurden irrsinnig. Julius Caesar und Napoleon, Paulus und Mohammed waren Epileptiker, wahrscheinlich auch Alexander der Große und sein Vater Philipp. Denn die Epilepsie scheint in dieser Familie hereditär, gewissermaßen die Themeniden-Krankheit gewesen zu sein. Rousseau und Schopenhauer, Strindberg und Altenberg litten an Verfolgungswahn. Auch in Fällen, wo man es am allerwenigsten erwarten sollte, kommt bei näherer Betrachtung irgendein Degenerationsmerkmal zum Vorschein. So gilt zum Beispiel Bismarck in der landläufigen Anschauung als das Urbild eines kraftstrotzenden, kerngesunden Landjunkers, als der Typus gesammelter Kraft und seelischer Widerstandsfähigkeit. In Wirklichkeit aber war er ein schwerer Neurastheniker, dessen Leben in fortwährenden Krisen verlief, der ungemein leicht in Weinkrämpfe verfiel und bei dem sich psychische Alterationen regelmäßig in körperliche Krankheitszustände, Migräne, Gesichtsneuralgien, schwere Kopfschmerzen umzusetzen pflegten. Der Anatom Hansemann, der die Gehirne von Helmholtz, Mommsen, Menzel, Bunsen und anderen bedeutenden Künstlern und Forschern untersucht hat, weist darauf hin, dass bei geistig hervorragenden Menschen unverhältnismäßig häufig ein leichter Grad von Hydrocephalus vorhanden ist. Diesen Zusammenhang denke ich mir in der Weise, dass diese geringe Form des Hydrocephalus in einer erblich entstandenen, besonders starken Gliederung des Gehirns einen leichten Reizzustand setzt, der die zahlreich vorhandenen Assoziationsbahnen zu besonderer Tätigkeit anregt. Also, das Genie ein Wasserkopf. Ja, man wird wohl überhaupt sagen dürfen, dass es kaum jemals einen bedeutenden Menschen gegeben hat, der nicht irgendein System geistiger Erkrankung aufgewiesen hätte. So findet sich zum Beispiel kein einziger Schriftsteller ersten Ranges, an dem sich nicht beobachten ließe, was die Psychiater Iterativerscheinungen nennen. und als ein Kennzeichen von Dementia praecox ansehen, nämlich die gehäufte Wiederholung gewisser Redefloskeln. Man denke zum Beispiel an Plato, Luther, Nietzsche, Carlyle. Im Grunde besteht hierin überhaupt das Wesen des Genies. Vielseitig, wandlungsfähig, akkommodabel und abwechslungsreich ist das Talent. Das Genie ist meistens von starrer, monumentaler Einseitigkeit. Rubens hat immer denselben rosigen, fetten, vollbusigen und breithüftigen Weibertypus gemalt. Schopenhauer hat 12 Bände gesammelter Werke hinterlassen, in denen er 4 bis 6 Grundideen wie ein strenger und ziemlich pedantischer Klassenlehrer unablässig repetiert. Dostojewskis Menschen reden fast alle so ziemlich dasselbe. Auf dieser Einseitigkeit und, wenn man will, sogar Borniertheit beruht ja eben die Einmaligkeit und Unnachahmlichkeit des Genies. Dies alles und noch vieles andere, was wohl jedermann leicht aus eigenem hinzuzufügen vermag, zwingt uns zu der Erkenntnis, es gibt kein gesundes Genie. Es gibt kein krankes Genie. Bedenken wir aber hinwiederum, mit welcher konzentrierten Gehirnkraft, stählernen Logizität und souverän ordnenden, sichtenden und klärenden Geistesmacht das Genie die ganze Welt der Erscheinungen meistert, mit welcher virtuosen Sicherheit es allen Dingen ihr rechtes Maß abnimmt und ihren konformen Ausdruck verleiht, mit welcher überlegenen Kunst und Kenntnis es sein eigenes Leben beherrscht und gestaltet, mit welcher leuchtenden Folgerichtigkeit und Architektonik es seine Werke entwirft und ausführt, aufbaut und abstuft, mit welcher Geduld und Sorgfalt, gesammelten Stetigkeit und heiteren Besonnenheit es seinen Weg geht. So wird man zu dem Schluss gedrängt, es gibt kein krankes Genie. Nun hat ja schon Lombroso betont, dass Genie und Irrsinn zwar sehr ähnliche Geisteszustände seien, aber keineswegs identische. Dass es etwas gäbe, worin sie sich radikal voneinander unterscheiden. Aber was? Hier gibt uns wiederum Adler einen Fingerzeig, indem er feststellt, dass in unserem Organismus die Tendenz besteht, die Minderwertigkeit eines Organs durch übernormale Entwicklung eines anderen auszugleichen. Eine Unterfunktion auf der einen Seite durch eine Überfunktion auf einer anderen Seite zu ersetzen. Es ist bekannt, dass die beiden Gehirnhälften, die beiden Schilddrüsenhälften, die Lungen, die Nieren, die Ovarien, die Hoden, die Fähigkeit besitzen, füreinander einzutreten. Sehr oft übernimmt aber auch das Zentralnervensystem den Hauptanteil an dieser Kompensation durch Ausbildung besonderer Nervenbahnen und Assoziationsfasern. So entspricht zum Beispiel dem ursprünglich minderwertigen Sehorgan eine verstärkte visuelle Psyche. Die Organminderwertigkeit bestimmt die Richtung der Begehrungsvorstellungen und leitet die Kompensationsvorgänge ein. Einen besonders bedeutsamen Spezialfall stellt aber der Neurotiker dar. Das Gefühl des schwachen Punktes beherrscht den Nervösen so sehr, dass er, oft ohne es zu merken, den schützenden Überbau mit Anspannung aller Kräfte bewerkstelligt. Dabei schärft sich seine Empfindlichkeit, er lernt auf Zusammenhänge achten, die anderen noch entgehen, er übertreibt seine Vorsicht, fängt am Beginn einer Tat oder eines Erleidens alle möglichen Folgen vorauszuahnen an, er versucht weiterzuhören, weiterzusehen, wird kleinlich, unersättlich, sparsam. Er wird in der Regel ein sorgfältig abgezirkeltes Benehmen, Genauigkeit, Pedanterie an den Tag legen, um die Schwierigkeiten des Lebens nicht zu vermehren. Wir haben es auch hier wiederum mit einem großen allgemeinen Weltgesetz zu tun, das im Fallen eines Steines oder in der Polarität eines galvanischen Elements ebenso wirksam ist wie in den höchsten moralischen Phänomenen. Nachtigall und Grasmücke sind herrliche Sänger, aber sehr einfach gekleidet. Pfau und Paradiesvogel haben ein prachtvolles Kostüm, aber hässliche Stimmen. Tropisches Klima erzeugt verschwenderische Fülle der Vegetation, aber wirkt erschlaffend auf den Charakter. Rauheit, Kargheit und Feindseligkeit der Natur stiehlt die Energie und schärft den Verstand. gesteigerte Flüssigkeitszufuhr in den Kreislauforganen, bewirkt Vergrößerung des Herzens. Hohe Temperatur hat Vermehrung der Wasserabgabe zur Folge. Infektion ruft Temperaturerhöhung und heilkräftiges Fieber hervor. Heilige erkaufen die höhere Stufe ihrer Vollendung mit Weltentsagung. Götterlieblinge führen ein kurzes Leben. Hamlet bezahlt sein Wissen mit Tatlosigkeit, Othello sein Heldentum mit Unwissenheit. Immer und überall ist die Natur bestrebt, die Waage ins Gleichgewicht zu bringen und jede Gunst mit einem Mangel, aber auch jeden Nachteil mit einem Vorzug auszutarieren. Die Dreiteilung der Menschheit. Machen wir nun die Anwendung auf das Problem der Genialität. Jede Minderwertigkeit des Nervensystems führt zu einer Überwertigkeit des Zerebralsystems. Jedoch nur unter der Voraussetzung, dass genügend reichliches Zerebralmaterial vorhanden ist. Bezeichnen wir nun mit einem wissenschaftlich nicht ganz korrekten, aber handlichen Ausdruck alles, was im Organismus der Aufnahme von Reizen dient, als peripherisches System und alles, was der Verarbeitung, Regulierung und Organisierung dieser Reize obliegt, als Zentralsystem. So gelangen wir zu folgender Dreiteilung der Menschheit. Erstens. Personen mit abnorm reizbarem und leistungsfähigem peripherischen System, aber unzulänglichem Zentralsystem. Diese sind produktiv, aber nicht lebensfähig. Zu ihnen gehören alle Arten von Menschen, die an irgendeiner psychischen Minderwertigkeit leiden, vom Neurastheniker bis hinauf zum schweren Paranoiker. Zweitens. Personen mit ausreichendem Zentralsystem, aber wenig leistungsfähigem peripherischen System. Diese sind lebensfähig, aber nicht produktiv. Zu ihnen gehört das große Kontingent der Normalmenschen, der Bauer, der Bürger, der brave Handwerker, der tüchtige Beamte, der schlichte Gelehrte. Endlich drittens, das Genie mit extrem reizbarem peripherischen System und ebenso hypertrophisch entwickeltem Zentralsystem. Lebensfähig und produktiv. Genialität ist demnach nichts anderes als eine organisierte Neurose, eine intelligente Form des Irrsinns. Und nun verstehen wir auch, warum das Genie nicht nur regelmäßig pathologische Züge aufweist, sondern auch immer durch außergewöhnliche Gehirnkraft und besonders starkes und zartes Sittlichkeitsempfinden exzelliert. Dieser Überschuss ist nötig. Wir können dieses Verhältnis sogar bisweilen bei ganz hochbegabten Völkern beobachten, zum Beispiel bei den Hellenen. Das Dionysische war das peripherische System, das Apollinische das Zentralsystem des Genies griechisches Volk. Die Flucht in die Produktion. Die Notwendigkeit der apollinischen Komponente für alles geniale Schaffen wird nun wohl allgemein eingeräumt. Dass aber die dionysische ebenso wichtig ist, wird nicht so oft eingesehen. Die Genies sind aber nicht nur latente Irre, sondern auch latente Verbrecher. Und sie kommen nur darum nicht mit dem Strafgesetz in Konflikt, weil sie eben Genies sind und sich in die Produktion flüchten können. Ich habe niemals von einem Verbrechen gehört, das ich nicht hätte begehen können, sagt Goethe. Das ist das Wesen des Dichters. Ein Verbrechen, das er nicht begehen könnte, liege außerhalb des Bereichs seiner Schilderung. Er braucht aber keine Verbrechen zu begehen, weil er sie künstlerisch zu gestalten vermag. Es ist ein sehr tiefes Selbstbekenntnis, vielleicht tiefer als er selber ahnte, wenn Hebbel schreibt, dass Shakespeare Mörder schuf, war seine Rettung, dass er nicht selbst Mörder zu werden brauchte. Hebbels Dramen sind voll Blut und auch in seinen Tagebüchern überrascht uns eine höchst sonderbare Freude an Mordgeschichten jeder Art. Wo er von einer hört, zeichnet er sie auf, psychologisiert sie und dreht sie hin und her mit einem Interesse, das zur Sache in keinem Verhältnis steht. Und höchstwahrscheinlich wäre auch Schiller ein hochbegabter Räuber und Balzac ein hervorragender Wucherer geworden. Aber ihr dichterisches Talent war eben noch unvergleichlich größer als ihr Räuber- und Wuchertalent. Alle die Künstler und Gestalter, Dante und Michelangelo, Strindberg und Poe, Nietzsche und Dostojewski, was waren sie anderes als in die Kunst gerettete Menschenfresser? und die Scheusale der Weltgeschichte, Caligula und Tiberius, Danton und Robespierre, Cesare Borgia und Torquemada, was waren sie anderes als in die Realität verschlagene Künstler? Und Nero, der Kaiser mit der großen Künstlerambition, wäre kein Bluthund geworden, wenn er die Kraft der künstlerischen Gestaltung besessen hätte. Qualis artifex perio. Vielleicht ist es erlaubt zu übersetzen, was für eine merkwürdige Art Künstler stirbt in mir. Nicht nur der Künstler, auch das religiöse Genie bedarf der reizbaren Schwäche. Ein Buddha, ein Paulus, ein Franz von Assisi muss von außergewöhnlicher Reizperzeptibilität sein, um alles fremde Leid mitfühlend in sich nachschaffen zu können und in jeder Kreatur seinen Bruder wiederzuerkennen. Ebenso verhält es sich beim genialen Forscher. Er muss für gewisse im Weltall verstreute Energien eine pathologische Empfindlichkeit haben, die niemand mit ihm teilt, sonst wird er nichts entdecken. Die Entstehungszeiten der großen Religionen sind immer auch Zeitalter der Volkspsychosen. Die orphische Ära in Griechenland, die Jahrhunderte des Urchristentums, ebenso die Zeiten, in denen ein neues Weltbild heranreift. Und zwar handelt es sich hier um echte Krankheiten, da sich, wie bereits angedeutet wurde, das ausgleichende Regulierungssystem, der schützende intellektuelle Überbau, erst später einzustellen pflegt. Und damit kehren wir wieder zu unserem Ausgangspunkt zurück. Zweites Kapitel: Die Seele des Mittelalters. Wie die Welt noch im Finstern war, war der Himmel so hell, und seit die Welt so im Klaren ist, hat sich der Himmel verfinstert. Johann Nestroy. Die Romantik des Mittelalters. Jenes tausendjährige Reich der Glaubensherrschaft, das wir unter dem Namen Mittelalter zusammenzufassen pflegen, wird um die Mitte des 14. Jahrhunderts plötzlich Vergangenheit. Seine repräsentativsten Schöpfungen, die seinen Glanz und sein Lebensmark bilden, Scholastik, Gotik, Erotik, schrumpfen ein, verkalken, etiolieren. Dieses Medium Evum, das für die Historiker lange Zeit nichts war als eine Verlegenheitskonstruktion, ein flüchtig gezimmerter Notsteg, um vom Altertum in die Neuzeit zu gelangen, hat gleichwohl eine so scharf geprägte, deutlich gegen Vorwelt und Nachwelt abgesetzte Eigenart wie wenige Zeitalter. Das hat seinen Grund in erster Linie darin, dass es damals noch eine internationale Kultur gab, die in ihren wesentlichen Zügen eine Einheit bildete. Was wir die Romantik des Mittelalters zu nennen lieben, ist vielleicht nicht der wichtigste, aber der hervorstechendste und unserem Bewusstsein vertrauteste von diesen Zügen. Eine merkwürdige Leuchtkraft strahlt von den damaligen Zuständen auf uns aus. Das Leben jener Zeit hatte offenbar noch schneidendere Kontraste, hellere Glanzlichter und tiefere Schlagschatten, frischere und sattere Komplementärfarben, während unser Dasein dafür wieder perspektivischer, reicher an Halbtönen, gebrochener und nuancierter verläuft. Den Grund für den Unterschied liegt zum Teil darin, dass die Menschen damals unbewusster und kritikloser lebten. Das Mittelalter erscheint uns düster, beschränkt, leichtgläubig. Und in der Tat, damals glaubte man wirklich an alles. Man glaubte an jede Vision, jede Legende, jedes Gerücht, jedes Gedicht. Man glaubte an Wahres und Falsches, Weises und Wahnsinniges, an Heilige und Hexen, an Gott und an den Teufel. Aber man glaubte auch an sich. Überall sah man Realitäten, selbst dort, wo sie nicht waren. Alles war wirklich. Und überall sah man die höchste aller Realitäten, Gott. Alles war göttlich. Und über alles vermochte man den Zauberschleier der eigenen Träume und Räusche zu breiten. Alles war schön. Daher, trotz aller Jenseitigkeit, Dürftigkeit und Enge, der prachtvolle Optimismus jener Zeiten. Wer an die Dinge glaubt, ist immer voll Zuversicht und Freude. Das Mittelalter war nicht finster. Das Mittelalter war hell. Mit einer ganzen Milchstraße, die der Rationalismus in Atome aufgelöst hat, können wir nicht das Geringste anfangen. Aber mit einem pausbäckigen Engel und einem boxfüßigen Teufel, an den wir von Herzen glauben, damit können wir sehr viel anfangen. Kurz, Das Leben hatte damals viel mehr als heute den Charakter eines Gemäldes, eines Figurentheaters, eines Märchenspiels, eines Bühnenmysteriums. So wie noch jetzt unser Leben in der Kindheit. Es war daher sinnfälliger und einprägsamer, aufregender und interessanter und in gewissem Sinne realer. Das Leben als Abenteuer. Zu diesen inneren Momenten kamen noch einige äußere, um das Dasein bildhafter und traumähnlicher zu gestalten. Zunächst mangelte es fast an allen Erleichterungen und Beschleunigungen des Daseins, die die seitherige Entwicklung der Technik bewirkt hat. Jede technische Erfindung ist dabei ein Stück rationalisiertes Leben. Die Ausnützung der Dampfkraft hat in unsere friedlichen, die Verwendung des Schießpulvers hat in unsere kriegerischen Unternehmungen ein unpersönliches Element der Ordnung, Uniformität und Mechanisierung gebracht, das jenen Zeiten fehlte. Kampf war für die Menschen des Mittelalters noch eine pittoreske Betätigungsform, an der sich ihre Fantasie entzünden konnte. Soweit sie nicht Krieg führten, verbrachten sie ihr Leben mehr oder weniger im Müßiggang. Entweder im Wirklichen, wie die zahllosen Ritter, Bettler und Spielleute, oder im Gelehrten, wie die Kleriker. Und hierin liegt wiederum etwas Poetisches. Ferner war die Natur noch lange nicht in dem Maße dem Menschen unterworfen, sozusagen domestiziert wie heutzutage. Sie war noch wirkliche Natur, Wild West, herrlich und schrecklich, ein wundervolles und schauervolles Geheimnis. Und es gab keine Zeitungen, keine Flugschriften, ja eigentlich auch keine Bücher. Alles ruhte in der mündlichen Tradition. Und schon hierdurch hätte, auch wenn die Menschen nicht so wortgläubig, ja wortabergläubisch gewesen wären, wie sie es in der Tat waren, eine große Freiheit und Fantastik der Überlieferung entstehen müssen. Selbst in unserem heutigen erleuchteten Zeitalter der allgemeinen Schulpflicht, der vorurteilslosen Forschung und der naturwissenschaftlichen Weltanschauung werden nicht zwei Personen über ein noch so einfaches und alltägliches Ereignis, dessen Zeugen sie waren, genau dasselbe berichten. Und nicht bloß auf diesem Gebiete herrschte völlige Unsicherheit, sondern überhaupt auf allen. Der Begriff der modernen Sekurität war dem Mittelalter fremd. Jede Reise war ein gewichtiger Entschluss, wie etwa heutzutage eine schwere medizinische Operation. Jeder Schritt war umlauert von Gefahren, Eingriffen, Zwischenfällen. Das ganze Leben war ein Abenteuer. Psychose der Geschlechtsreife. Man kann, wenn man will, das Mittelalter die Pubertätszeit der mitteleuropäischen Menschheit nennen. Die tausendjährige Psychose der Geschlechtsreife in der Form verschlagener Sexualität. Als in Gynophobie verschlagene Sexualität im Mönchswesen, als in Lyrik verschlagene Sexualität im Minnesängertum, als in Algolagnie verschlagene Sexualität im Flagellantismus, als in Hysterie verschlagene Sexualität im Hexenwesen, als in Rauflust verschlagene Sexualität in den Kreuzzügen. Der entscheidende Grundzug des Pubertätsalters besteht jedoch darin, dass es fast jeden Menschen zum Dichter macht. Worin unterscheidet sich nun die dichterische Anschauung sowohl von der wissenschaftlichen als auch von der praktischen? Dadurch, dass sie die ganze Welt der Erscheinungen symbolisch nimmt. Und genau dies war der beneidenswerte Zustand der mittelalterlichen Seele. Sie erblickte in allem ein Symbol, im Größten wie im Kleinsten, in Denken und Handeln, Lieben und Hassen, Essen und Trinken, Gebären und Sterben. In jedes Gerätstück, das er schuf, in jedes Haus, das er baute, in jedes Liedchen, das er sang, in jede Zeremonie, die er übte, wusste der mittelalterliche Mensch diese tiefe Symbolik zu legen, die beseligt, indem sie zugleich band und erlöst. Darum war er auch so weit und leicht den Lehren der katholischen Religion geöffnet, die nichts anderes ist als ein sinnvoll geordnetes System reinigender und erhöhender Symbole der irdischen Dinge. Der heilige Hund. Dass die seelische Palette des mittelalterlichen Menschen noch keine Übergänge hatte, ist ebenfalls eine an Pubertät erinnernde Eigentümlichkeit. Hart und unvermittelt lagen die grellsten Farben nebeneinander. das purpurne Rot des Zorns, das strahlende Weiß der Liebe und das finstere Schwarz der Verzweiflung. Züge von höchster Zartheit und Milde finden sich neben Handlungen gedankenloser Rohheit, die unseren Abscheu erregen würden, wenn wir sie nicht als Ausströmungen kindlicher Impulsivität werten müssten. Auch das äußere Benehmen der damaligen Menschen hatte noch viel von dem der Kinder. Zärtlichkeitsausbrüche sind etwas ungemein Häufiges. Umarmungen und Küsse werden bei jedem erdenklichen Anlass gewechselt und oft auch ohne Anlass. Die Tränen fließen leicht und reichlich. Überhaupt spielt die Gebärdensprache im Haushalt der Ausdrucksmittel eine viel größere Rolle. Sie hat noch den Primat. Auch hier wird eben noch viel stärker und inniger als von den später Geborenen die ernste Symbolik empfunden, die in jeder Gebärde liegt. Aber daneben besaßen jene Menschen auch die Aufrichtigkeit und Ursprünglichkeit des Kindes. Sie standen noch in einer elementaren Beziehung zur Natur, zu Wiese und Wald, Wolke und Wind, und besonders ihre leidenschaftliche Liebe zu den Tieren hat etwas ungemein Rührendes. Überall, in Skulptur und Ornament, in Satire und Legende, zu Hause und bei Hofe, feiern sie ihre weisen und heiteren Brüder, die ihnen vollkommen wesensgleich erscheinen und in denen sie sogar vollwertige juristische Personen erblicken, die als Zeugen und bisweilen auch als Verbrecher vor Gericht zitiert werden. Und es ist einer der schönsten Züge, die uns aus dem Mittelalter überliefert werden, dass ein Hund, der für das Kind seines Herrn sein Leben geopfert hatte, vom Volk sogar als Märtyrer und Heiliger verehrt wurde. Es erfasst uns dieser Welt gegenüber eine Empfindung, die der Erwachsene so oft bei Kindern hat, dass sie etwas wissen, was wir nicht wissen oder nicht mehr wissen. Irgendein magisches Geheimnis, ein Gotteswunder, in dem vielleicht der Schlüssel unseres ganzen Daseins liegt. Kein Verhältnis zum Geld. Einen infantilen Zug können wir auch darin erblicken, dass der mittelalterliche Mensch kein rechtes Verhältnis zum Geld hatte. Sehr liebenswürdig drückt dies Sombart aus, indem er sagt, man hat zur wirtschaftlichen Tätigkeit seelisch etwa dieselben Beziehungen wie das Kind zum Schulunterricht. Das bedeutet zweierlei. Die Arbeit ist bloße Sache des Ehrgeizes und sie wird überhaupt nur geleistet, wenn es unbedingt sein muss. Dem mittelalterlichen Handwerker war das Wichtigste die Güte und Solidität der Leistung. Begriffe wie Schundware und Massenmanufakturen waren ihm völlig unbekannt. Er stand persönlich hinter seinem Werk und trat dafür mit seiner Ehre ein wie ein Künstler. Er konnte sich aber auch leisten, nicht nur viel gewissenhafter, sondern auch viel fauler zu sein als ein heutiger Arbeiter, und zwar aus mehreren Gründen. Erstens waren seine Bedürfnisse überhaupt geringer. Zweitens waren sie viel leichter zu befriedigen, eventuell auch bei einem völlig arbeitslosen Leben, da das Almosenwesen viel entwickelter war. Drittens hätte eine Steigerung über die normale Einkommensstufe hinaus wenig Sinn gehabt, da der Lebensstandard jedes Einzelnen ziemlich genau fixiert war und solche Spannungen des wirtschaftlichen Etats, wie sie heutzutage in jedem Provinzstädtchen zu beobachten sind, nicht existierten. Jeder Stand hatte sozusagen sein bestimmtes Hohlmaß an Komfort und Genuss zugeteilt. Den Stand zu wechseln war aber in der mittelalterlichen Gesellschaftsordnung fast unmöglich, da die Stände als von Gott geschaffene Realitäten angesehen wurden, wie etwa die einzelnen Gattungen des Tierreichs. Die mittelalterliche Wirtschaft ist aus der Agrargenossenschaft hervorgegangen, die auf nahezu kommunistischer Basis ruhte. Aber auch in ihrer späteren Entwicklung zeigt sie in den von ihr geschaffenen Organisationen, in den Zünften der Handwerker, in den Gilden der Kaufleute, die Tendenz nach einer ökonomischen Gleichstellung oder doch wenigstens einer Angleichung ihrer Mitglieder. Man erwirbt, um zu leben und lebt nicht, um zu erwerben. Außerdem hatte sich durch das ganze Mittelalter, das das Evangelium eben noch ernst nahm, das mehr oder minder stark ausgeprägte Gefühl erhalten, dass der Mammon vom Teufel sei, wie denn auch das Zinsnehmen stets religiöse Bedenken erregte. Und schließlich war diese jugendliche Welt überhaupt noch von der gesunden Empfindung durchdrungen, dass die Arbeit kein Segen, sondern eine Last und ein Fluch sei. Man denke sich aber nun, welchen Unterschied in der gesamten Gefühlslage einer Kultur es ausmachen muss, wenn das Geld nicht die allgemeine Gottheit ist, der jeder willenlos opfert und die alle Schicksale souverän modelt und lenkt. Universalia sunt realia. Aber wenn diese Menschen Kinder waren, so waren sie jedenfalls sehr kluge, begabte und reife Kinder. Die Ansicht, dass sie in einer dumpfen Gebundenheit gelebt und geschaffen hätten, lässt sich zumindest für das hohe Mittelalter nicht aufrechterhalten. Sie waren äußerst klare Denker, helle Köpfe, Meister des kunstvollen Schließens und Folgerns, Virtuosen der Begriffsdichtung, in ihrer Baukunst voll konstruktiver Kraft und Feinheit des Kalküls, in ihrer Plastik von einer bewundernswerten Pracht und Innigkeit der Wirklichkeitstreue und in ihren gesamten Lebensäußerungen von einem Stilgefühl, das seither nicht wieder erreicht worden ist. Ebenso wenig stichhaltig ist die Behauptung, dass die Menschheit des Mittelalters aus lauter Typen bestanden habe. Es fehlte in Staat und Kirche, in Kunst und Wissenschaft keineswegs an scharf profilierten, unverwechselbaren Persönlichkeiten. Die Selbstbekenntnisse eines Augustinus oder Abelard offenbaren eine fast unheimliche Fähigkeit der Introspektion und Selbstanalyse, die eine sehr ausgebildete und nuancierte Individualität zur Voraussetzung hat. Die Porträtstatuen zeigen uns Gestalten von machtvollster Eigenart und zugleich die Gabe der Bildhauer, diese Einmaligkeit voll zu erfassen. Die Nonne Roswitha hat schon im 10. Jahrhundert das Drama, die individuellste aller Künste in fast allen seinen Gattungen, als Historie, als Prosa, als Comédie larmoyante, als erotische Tragödie, zu hoher Blüte gebracht und die Figuren von einer Zartheit und Durchsichtigkeit geschaffen, die geradezu an Maeterlinck erinnert. Das ganze Vorurteil von typischen Menschen des Mittelalters dürfte seinen Grund darin haben, dass es ein eminent philosophisches Zeitalter war. Das bedarf einer kleinen Erläuterung. Der Zentralgedanke des Mittelalters, gleichsam das unsichtbare Motto, das über ihm schwebt, lautet Universalia sunt realia. Nur die Ideen sind wirklich. Der große Universalienstreit, der fast das ganze Mittelalter erfüllt, geht niemals um den eigentlichen Grundsatz, sondern nur um dessen Formulierungen. Es gab, bekanntlich, drei Richtungen, die einander in der Herrschaft ablösten. Der extreme Realismus behauptet, Universalia sunt anterem. Das heißt, sie gehen den konkreten Dingen vorher, und zwar sowohl dem Range nach wie als Ursache. Der gemäßigte Realismus erklärt, Universalia sunt in re. Das heißt, sie sind in den Dingen als deren wahres Wesen enthalten. Der Nominalismus stellt den Grundsatz auf Universalia sunt postrem. Sie sind aus den Dingen abgezogen, also bloße Verstandesschöpfungen. Und er bedeutet daher in der Tat eine Auflösung des Realismus. Seine Herrschaft gehört aber, wie wir später sehen werden, nicht mehr dem eigentlichen Mittelalter an. Und nun erwäge man, welch ungeheure Bedeutung es für das allgemeine Weltbild haben muss, wenn überall von der Voraussetzung ausgegangen wird, dass die Universalien, die Begriffe, die Ideen, die Gattungen das eigentlich Reale sind. Eine Annahme, die bekanntlich der größte Philosoph des Altertums zum Kernstück seines Systems gemacht hat. Aber Plato hat diese Ansicht nur gelehrt. Das Mittelalter hat sie gelebt. Die mittelalterliche Menschheit bildet ein Universalvolk, in dem die klimatischen, nationalen, lokalen Differenzen nur als sehr sekundäre Merkmale zur Geltung kommen. Sie steht unter der nominellen Herrschaft eines Universalkönigs, eines Cäsars, der diese Regierung zwar fast immer nur theoretisch ausgeübt, in seinen Ansprüchen aber nie aufgegeben hat, und unter der tatsächlichen Herrschaft einer Universalkirche oder vielmehr zweier Kirchen, die beide behaupten, die Universale zu sein. Die eine, indem sie sich die allgemeine, die katholische, die andere, indem sie sich die allein wahre, die orthodoxe nennt. Sie hat, wie wir bereits sahen, eine Universalwirtschaft, die die Lebenshaltung, Erwerbsgebarung, Produktion und Konsumption jedes Einzelnen möglichst gleichmäßig zu gestalten sucht. Sie hat einen Universalstil, der alle Kunstschöpfungen von der Schüssel bis zum Dom, vom Türnagel bis zur Königspfalz durchdringt und gestaltet, die Gotik. Sie hat eine Universalsitte, deren Anstandsregeln, Grußformen, Lebensideale überall gelten, wo abendländische Menschen ihren Fuß hinsetzen, die ritterliche Etikette. Sie hat eine Universalwissenschaft, die die oberste Spitze, den Sinn und die Richtschnur alles Denkens bildet, die Theologie. Sie hat eine Universalethik, die evangelische, ein Universalrecht, das römische, und eine Universalsprache, das lateinische. Sie bevorzugt in der Skulptur das Ornamentale, also das Begriffliche, in der Architektur das Abstrakte, das Konstruktive. Sie reagiert überhaupt gänzlich unnaturalistisch. Und zwar ist der mangelnde Naturalismus keineswegs auf mangelndes Können zurückzuführen. Dass er im Bereich der technischen Möglichkeit lag, zeigen die Porträtplastiken, wie ja überhaupt Naturalismus niemals einen künstlerischen Höhepunkt bezeichnet, sondern entweder ein roher Anfang ist oder ein absichtliches, programmatisches Zurückgehen auf frühere Stufen. Ja, selbst die Natur ist für diese Menschen eine Abstraktion, eine vage, fast unwirkliche Idee, die eigentlich nur ein Leben in der Negation führt, als Gegensatz des Reiches, des Geistes und der Gnade. Thomas, du setzt dich seit vielen Jahren auf ganz verschiedene Art und Weise mit dem Mittelalter auseinander. Wie beurteilst du diese Textpassage, die du gerade gelesen hast? Schön, einerseits. Ja. Er geht schon sehr von einem idealisierten Bild aus. Ja. Das ist aber eine ganz klassische Angelegenheit bei der gesamten Mittelalterforschung. Die gesamte Mittelalterforschung krankt oder krankt nicht an der Romantik. Ja? Du hast das Mittelalter ursprünglich als Erfindung der Renaissance, um sich abzugrenzen. Ja, das sagt er ja auch, mit 14. Jahrhundert ist es plötzlich Vergangenheit. Ja, das Mittelalter ist eine Erfindung, um zu sagen, holla, wir sind's nimmer. Ja, wir sind jetzt neu, fortschrittlich, wissenschaftlich. 14., 15., 16. Jahrhundert, da wird das Mittelalter erfunden. Und dementsprechend kommt dann das böse Mittelalter, das dumpfe Mittelalter. Na, aber die Mittelalterforschung generell krankt natürlich an zwei Sachen. Das eine ist, du hast diese Dichotomie zwischen Archäologie und Historik. Das heißt, wenn es nicht geschrieben ist, ist es für die Historiker irrelevant. Urkundenforschung. Genau, in genau. Diesem Sinn Historik. Ganz klassische historische Forschung ist Urkundenforschung, ist, wir lesen sämtliche karolingischen Urkunden. Wieso glaubst du, wird in dieser Medievistik nach wie vor so großes Gewicht auf die Urkunden gelegt, obwohl jetzt so alle paar Jahre mal eine der größeren und wichtigeren Urkunden als Fälschung enttarnt wird und da eigentlich nicht mehr sehr viel übrig ist? Wieso wird das so viel stärker gewichtet als ein archäologischer Befund oder ein archäologischer Nichtbefund? Zweierlei. Also mit den Fälschungen ist es natürlich so eine Sache, dass eine gefälschte Urkunde natürlich immer noch eine echte ist. Man hat Urkunden gefälscht, um Rechtstatsachen zu kodifizieren und sie einer entsprechenden korrekten Autorität zu unterstellen. Und das sie heißt, zu legitimieren. Legitimieren beziehungsweise zum großen Teil, also nicht alle, aber die größten Teil der Fälschungen sind einfach, okay, das ist der Kaufvertrag, der war vom Großvater, den datieren wir zurück und unterschreiben mit Karl. Verstehst? Zweitens, auch die ganzen karolingischen Urkunden aus der Originalzeit sind nicht von ihm, natürlich. Da gibt es die ganze Ministerialbürokratie. Ja? Wenn der die ganzen Urkunden geschrieben hätte, der war aus dem Schreiben nie wieder rausgekommen. Wenn es ihn denn gegeben haben sollte. Gut, Okay. Gut, dieses Thema haben wir jetzt ausgespart für genau, das sparen wir lieber aus. Also einerseits, wie gesagt, Fälschungen sind trotzdem echt. Und zweitens ist die Historik einfach natürlich auch eine gewachsene Wissenschaft. Das heißt, sie ist aus der ursprünglichen, aus der Philosophie herausgewachsen. Das heißt, eine Wortwissenschaft, eine Wissens-, ja, eine im besten Sinne akademische Wissenschaft. Ja. Das heißt, das Entscheidende ist das geschriebene Wort. Was an Gegenständen rumliegt, können wir nicht wissen, können wir nicht ahnen und können wir auch nicht so genau bestimmen. Auf einer Urkunde steht 1238. Ob die jetzt wahr ist oder nicht, ist wurscht, aber es steht 1238 drauf. Aha, es ist also wurscht, ob die jetzt dann in Wahrheit von 1038 ist. Also das wäre neu. Oder ob es eben diesen... Das wäre neu, andersrum ist korrekt, aber ja, ob's, nein. Ob es den Karl Vater je gegeben hat, nicht? Das ist schon denkbar, egal, dass mal eine fiktive Figur da eingefügt wurde, die irgendeine gröbere Schenkung vermacht hat, die es in der Form gar nicht gab. Das ist durchaus drin. Also ehrlich gesagt, ich traue auch diversen Historikern zu, dass die Ostereier eingebaut haben und irgendeinen Herrscher erfunden haben, weil sie gerade Lust hatten. Was ich nicht glaube, ist an eine systematische Fälschung, aber das ist meins, ja. Was würdest du da jetzt an Friedels Bild als romantisiert verklärend sehen? Eigentlich erstens natürlich sehr stark die Formulierung. Ich meine, er ist ja wunderschön, er schmierte die Worte wie Honig ums Maul, eine Aufzählung nach der anderen. Ja, liest sich wahnsinnig geschmackig. Der Einfluss der Religion und des Glaubens oder Aberglaubens, wie auch immer, ja, ist nicht zu unterschätzen, das ist ganz klar. Aber ich fürchte, er war nicht so universell, wie der Herr Friedel sich das vorgestellt hat. Weil ich nehme an, dass der Fleischhocker Fleisch gekocht hat. Und dann ist er am Sonntag in Kirchen, hauptsächlich deswegen, weil man nachher tarockieren geht. Verstehst? Nein, das gab es jetzt später. Das Rockspiel ist erst mit den Türken gekommen. Da muss ich weiß, aber so ins Würfeln, ja, ist mir ja wurscht. Aber die Grundmotivationen. Ich bin mir sicher, dass Gronkh schon beim Schamanen gesessen ist, weil er nachher tarockiert hat. Ja, die Grundmotivationen bleiben dieselben. Leid bleibt Leid. Sie erschlagen sich gegenseitig oder sie vögeln sich gegenseitig, aber aus grundlegenden, einfachen Motivationen heraus, die fürchterlich kompliziert werden, aber nicht sehr komplex sind. Ja. Naja, es gibt ja schon aus noch wesentlich späterer Zeit meines Wissens, weil die Hexenverfolgungen, also die Hochblüte war ja gar nicht mehr im Mittelalter, sondern danach, da gab es schon diesen berühmten Prozess, wo, glaube ich, ein Schwein gehängt wurde, weil es der Hexerei überführt wurde. Also da gab es jedenfalls Todesurteile gegen Tiere. Natürlich, das hattest du immer wieder. Die Trennung, die juristische Trennung zwischen was ist schuldfähig und was nicht, ist sehr stark eine Sache der Moderne. Und zwar jetzt wirklich Moderne. Genauso wie die Erfindung der Kindheit als schuldverminderndes Etwas. Ja? Das ist alles eine Sache des 18. der Romantik eigentlich. Ja, die Romantik hat viel von diesem geschaffen. Ja. Wie gesagt, Hexenprozesse gibt es im Mittelalter, glaube ich, nachgewiesen gar keinen. Ja, du hast im Spätmittelalter die Inquisition in Spanien, aber da geht es nicht um Hexen, da geht es um handfeste Politik. Heresie, ja, und genau. Politik, natürlich. Hexenverbrennung hast du erst in der Neuzeit und dort auch weitaus weniger in den katholischen Gegenden als in den protestantischen Gegenden. Das sind Sachen der Neuzeit. Das sind nicht Sachen des Mittelalters. Das Mittelalter hat eine sehr strukturierte Religion. Das heißt, du tust die Dinge, ja, weil du sie so tust. Ob du daran glaubst oder nicht, ist eigentlich wurscht. Hauptsache, du tust. Ja? Das heißt, du hast eine Struktur im Jahreslauf, du hast eine Struktur im Wochen- und Monatsablauf. Ja? Ich bin mir hundertprozentig sicher, ein guter Teil der Mönche war Agnostiker. Und wenn du dir ihre Schriften anschaust, siehst du das und kannst du das lesen. Ja? Das heißt, dieser Einfluss der Religion ist, was er sagt, aber eben in einem Nachsatz, sehr viel stärker ein struktureller Einfluss als ein Ideeneinfluss. Was du nicht hast im Mittelalter, ideengeschichtlich, ist die Empirie. Da ist ein ganz interessanter Bruch. Das geht aber schon aufs Altertum zurück. Du hast eine Kontinuität der Lehre, auch ganz wichtig. Es gibt eine Kontinuität, es gibt keinen Bruch. Du hast eine Kontinuität der Lehre und den Vätern wird mehr geglaubt als der eigenen Anschauung. Die Empirie an und für sich ist eine relativ neue Geschichte, ja? Dass du das wirklich ausprobierst. Auf der anderen Seite, das, was du weißt und was bearbeitet wird, wird sehr stark aufgeschrieben. Es gibt Bücher, ja? Es gibt sogar relativ viel Bücher, ja? Relativ insofern, als du sie halt von Hand schreibst oder als Inkunabeln druckst. Inkunabeln, das heißt, du schnitzt eine ganze Seite auf einmal und halt nicht einzelne Lettern. Aber davon hast du eine ganze Menge. Und da kommen wir dann in Sachen wie mündliche Überlieferung, die es nicht gibt oder doch gibt. Da gibt's durchaus Diskussionen drüber, ob es das überhaupt gibt, eine mündliche Überlieferung. Ja? Inwiefern? Das ist jetzt eine literaturwissenschaftliche Angelegenheit. In der Märchenforschung wird ja oft von der mündlichen Überlieferung gesprochen. Ja? Jetzt haben sich einige Leute mal die Mühe gemacht und einmal wirklich durchgeschaut, was passiert wann, was wird wann aufgenommen, welche Motive tauchen wo auf. Und es lässt sich feststellen, eine mündliche Überlieferung gibt es maximal über 2 bis 3 Generationen. Danach verschwindet es auch. Danach ist es weg. Ja? Also es gibt in der mündlichen Überlieferung keine Archetypen, die sich festsetzen und Archetypen in variierter schon. Form weiter bestehen? Archetypen vielleicht schon, Geschichten nicht. Der ganz bekannter Fall, an dem ist es auch exemplarisch durchexerziert worden, ist Eros und Psyche. Ja? Heißt, Psyche kommt zum Eros, heiratet ihn, darf ihn aber bei Nacht nicht sehen, ja, er kommt immer nur bei Nacht zu ihr und so weiter und so fort. Frag mich jetzt nicht, wie die Geschichte genau rennt. Egal. Bekanntes Buch in der Antike. Bestseller. Ja, Bestseller-Geschichte. Total. Das Motiv verschwindet zusammen mit dem letzten bekannten Manuskript dieser Geschichte. Im 14. oder 15. Jahrhundert wird ein Manuskript gefunden. Das ist dokumentiert. Ja, dort wird das antike Manuskript gefunden, wird abgeschrieben und verbreitet als Geschichte. Und keine halbe Generation später, ja, sogar schneller, also binnen Jahren, hast du es plötzlich wieder als Topos im Volksmärchen. Vorher nicht. Ja? Mhm. Das heißt, diese über Äonen fortgetragene mündliche Überlieferung ist eine Vorstellung, die ist sehr nett und sehr schön, aber wahrscheinlich nicht wahr. Ein Satz ist in dem Ganzen drin, bei dem auch ich den Entschluss gefasst habe, dich da einzuladen, weil ich mir gedacht habe, da wird dir das Herz im Leibe lachen. Und das ist der Satz, dass das Mittelalter keine dunkle, sondern im Gegenteil eine sehr lichte Zeit gewesen sei. Richtig. Ich meine, das dunkle Mittelalter ist eine englische Geschichte. Das dunkle Mittelalter ist ein englischer Begriff, der sich dort spezifisch ursprünglich eingebürgert hat für die Zeit nach den Römern und vor den Normannen. Ja? Wo England wirklich zum Teil eher isoliert war, wo du auch einen deutlichen Bevölkerungsrückgang hattest. Gut, den hattest du zum Teil dann auch im Festland auch, aber England war es relativ stark. In Europa, auf dem Kontinentaleuropa, hast du eigentlich eine durchgängige Kontinuität. Es gibt keinen Bruch. Ja? Es sind natürlich geht die Macht von Rom nach Ravenna, nach Aachen irgendwann. Dazwischen splittert sie ein bisschen. Ja? Aber du hast keinen, oh mein Gott, jetzt ist das Licht aus. Sondern das Mittelalter geht durchgängig, auch wissenschaftlich fängt es, macht es dort weiter, wo die Antike aufhört. Das heißt, das Mittelalter ist durchaus eine komplett normale, lichte Zeit. Nicht so hell im fröhlichen Volksaberglauben, wie es der Herr Friedel sich vorstellt. Das ist auch wieder romantisierend. Ja? Aber grundsätzlich ja. Was sicher beim Friedel ganz wichtig ist und wo er sehr recht hat, ist die Schwarze Pest. Die Schwarze Pest ist ein ganz entscheidender Einschnitt. Die Schwarze Pest ist zuständig für den Aufstieg des Bürgertums. Ja? In dem Moment, wo du zu wenig Leute hast, als dass du all deine alten Mechanismen aufrechterhalten kannst, in dem Moment werden Leute wichtiger und du musst sie anlocken, du musst sie bezahlen oder du musst ihnen etwas bieten, weil sonst kommen sie nicht, sonst gängen sie. Ja? Das heißt, die Schwarze Pest war sicher für Europa ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Die Pest, beziehungsweise die großen Seuchen, das ist ja nicht nur die Pest, ja? Die großen Seuchen sind ein wichtiger Faktor. Ja? Ich meine, es gibt für den nachherigen Aufstieg dann in der Neuzeit noch ein paar andere Faktoren. Es gibt ein wunderbares Buch, das heißt Guns, Germs and Steel. Ja? Also Krochen, Bakterien und Stahl über den Aufstieg Europas, wie Europa mehr oder weniger jeweils den Nachbar erobern wollte und aus Versehen dabei die Welt erobert hat. Ja? Aber das liegt an vielen, vielen Dingen. Das liegt an der Geografie, das liegt an der Klimatologie. Europa ist ziemlich der kleinteiligste Kontinent der Welt. Also auch klimatisch kleinteiligst. Ja? Überall anders sind die Flächen größer. Ja? Das heißt aber auch, dass du in Europa sehr viel natürlicherweise zu einer Kleinstaaterei kommst und natürlicherweise die sich gegenseitig auf den Deckel hauen. Ja? Und wenn die sich dann nicht nur daheim auf den Deckel hauen, sondern überall anders auch, hast du plötzlich eine Kolonialwelt. Ja? Aber jetzt sind wir schon nicht mehr im Mittelalter, jetzt sind wir später. Ja? Mittelalter lebt natürlich auch von dieser Kleinstaaterei. Mittelalter lebt von einem fiktiven Kaisertum. Ein Kaiser, der zwar eine theoretische Macht hat, aber keine praktische. Ein Kaiser, der im Endeffekt sehr viel stärker wirklich ein Imperator ist als spätere Herrscher, heißt ein Kriegsfeldherr, ein Kriegsherrscher. Der Kaiser ist im Frieden nicht zuständig. Im Frieden hast du die diversen Könige und Herzöge, die einander gleichgestellt sind. König und Herzog sind gleichrangige Titel. Ganz wichtig. Diese Rangfolge ist dann auch erst eine neuzeitliche Angelegenheit, dass du plötzlich die Sachen in eine genaue Hierarchie reinsortierst. Ja? Ursprünglich hattest du das Gottesgnadentum und das sind Herzöge und Könige und dann hast du den Wahlkaiser, die sich auseinander aus ihren Reihen einen wählen, der spezifisch A. Koordinator ist, ja, und B. Kriegsfeldherr nach draußen. Oder auch nach innen, je nachdem, wo man es gerade brauchen kann. Ja. Aber es ist ein anderes Herrschaftssystem, als du später dann hast, was wir gewöhnt sind, wenn wir von Feudalismus reden, ist eigentlich, was wir für Bilder vom Kopf haben, ist eigentlich nicht der Feudalismus, sondern ist dann später Absolutismus. Ja. Das ist aber eine komplett andere Regierungsform. Das ist viel stärker der Willkür des Einzelnen unterworfen. Der Feudalismus unterliegt, wie vieles, was wir vorhin erwähnt haben, sehr stark einer Struktur, einer sehr strengen Struktur. Und wenn der oben einen Scheiß baut, hat der unten auch durchaus die Möglichkeit, das Recht und zum Teil die Verpflichtung, dem einen auf den Deckel zu geben. Beziehungsweise wird es erwartet. Ja? Und umgekehrt. Das heißt, der Feudalismus geht in beide Richtungen. Aber und er, wie vertrug sich das mit der Gottgegebenheit des jeweiligen? Ja, wenn der Scheiß baut, dann ist er ja nicht mehr von Gott gegeben. Ja, aber dazu bedarf es einer Instanz, die feststellen kann, ob der jetzt Scheiß gebaut hat. Ja, dazu haben wir ja die Kirche, oder? Ich verstehe. Nein, natürlich, es ist, du brauchst einen Priester. Ja? Auch das ist eine Sache, die sich auch von den römischen Zeiten her sammelt. Es ist, wird vielleicht nicht gern gesehen, aber Revolten in der Beziehung sind dann korrekt. Ja? Je nachdem. Je nachdem, ja, natürlich. Wenn sie niedergeschlagen wurden, waren sie natürlich nicht korrekt. Genau. Die Geschichte schreibt immer der Sieger. Wenn sie erfolgreich waren, waren sie natürlich korrekt, weil alles danach Folgende sich ja darauf gründet. Vollkommen richtig. Genau das. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen haben diesmal Vera Albert und Thomas Hassan. Die nächste Ausgabe dieser Reihe können Sie Donnerstag, den 8. Jänner 2009, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.